Die Menschen begannen, wildes Getreide und andere Pflanzen zu kultivieren. Das ist ein sich über mehrere Jahrtausende hinstreckender Prozess, der durchaus Ähnlichkeiten zum europäischen Mesolithikum aufweist, etwa die beginnende Territorialität, wenn auch hier die großen und dichten Wälder fehlten. 150 Meter hoch über dem Wadi Hilazon gelegen, bietet die wenig mehr als 10 Meter tiefe Höhle einer Felsloggia gleich eine grandiose Aussicht. Vorher gab es hier keine menschlichen Aktivitäten, danach auch nicht mehr. Erst in historischen Zeiten entdeckten Hirten sie als Unterstand für ihre Ziegen. Obwohl die nächste Siedlung 10 Kilometer entfernt lag und die Natufia ihre Toten meist zu Hause unter dem Fußboden begruben, scheute man an diesem entlegenen Ort keine Mühen. Die Menschen schlugen ein metertiefes Loch in den Felsboden, das ein fast perfektes Oval ergab. Anschließend schleppten sie Lehm herbei und verputzten den Boden und die Wände des Grabes. In den noch feuchten Untergrund drückten sie Platten aus Kalkstein und schufen so ein gekacheltes Grab. Nachdem sie den Leichnam halb sitzend an die Wand gelehnt, ihn mit Beigaben ausgestattet und schwere Steine auf der Leiche deponiert hatten, begingen die Menschen ein opulentes Fest. Die meisten der Schildkröten hatten nämlich nicht als Tiegel und Dosen gedient, nein, sie waren verspeist worden. Einige hatte man in den Schalen gekocht. Allein die Schildkröten, so die Archäologen Leary Grossman und Natalie D. Munro, lieferten 25 Kilo Fleisch. Auch Schlangen, Rebhühner, Gazellen und Auerochsen wurden serviert. Da Gazellenkitze dominierten, muss das Höhlenbegräbnis zwischen April und Juni stattgefunden haben. Ob aus rituellen Gründen oder weil es in der Höhle an Füllmaterial fehlte. Die Speisereste landeten im Grab. Zum Schluss wurde zu oberst eine massive dreieckige Felsplatte zur Markierung platziert. Ein zweites Loch war auf ähnliche Weise in den Felsen geschlagen worden. Auch dieses war mit Speiseabfällen gefüllt worden. Dann wurde dort eine Frau ohne Beigaben bestattet. In 3 weiteren Gruben entdeckten die Ausgräber mindestens 25 Individuen. Die waren nicht auf einmal beigesetzt worden. Wie es typisch für das Natufien ist, sind die Gräber wiederholt geöffnet und Schädel und Langknochen entnommen worden. Immer mehr Tote sollten hier bestattet werden, neben jener ersten Person. So wie sich später die Menschen rund um die heiligen Gräber erst in, dann außerhalb der Kirchen begraben ließen, um im Tod gewichtige Fürsprecher zur Seite zu haben.